der kalten Gosse. Geld haben nur die Wirtschaftswasser, um zu bauen ihre Villen, weil sie sie mit Glück erfüllen. Dickes Auto, Wertpapier, ich hab gar nichts und ich friere. Wer nicht an den Rand gedrängt, weil ein reicher Mann nicht schenkt. Glaubt, ihr tragt das Glück der ganzen Welt. Ihr glaubt, das ganze Glück, das steckt in Geld. Ihr glaubt, ihr tragt das Glück der ganzen Welt. Ihr glaubt, das ganze Glück, das steckt in Geld. Ziemlich cool, dein Kühlschrank, der ist immer voll. Garten groß wie ein Fußballplatz. Mensch, was du nicht alles hast. Euer Reichtum ist nicht echt, meine Armut gar nicht schlecht. Wahres Glück gibt's nicht fürs Geld. Kommst du doch auf das, was zählt. Glaubt, ihr tragt das Glück der ganzen Welt. Ihr glaubt, das ganze Glück, das steckt im Geld. Ihr glaubt, ihr tragt das Glück der ganzen Welt. Das ganze Glück, das steckt im Geld. One more time! Tritt mal in der kalten Gosse. Geld haben nur die Wirtschaftsbosse, um zu bauen ihre Will, weil sie sie mit Glück erfüllen. Dickes Auto, Wertpapier, ich hab gar nichts. Los, Papier! Werde ich an den Rand gedrängt, weil ein reicher Mann nicht schenkt. Glaubt, ihr tragt das Glück der ganzen Welt. Glaubt, das ganze Glück, das steckt im Geld. Ihr glaubt, ihr tragt das Glück der ganzen Welt.